Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute nur im Radio, hier bei 1Live, freie Themennacht, wie immer mittwochs. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann nur zu. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. So, die ersten Menschen heute Nacht. Das ist Norbert, 51 Jahre alt. Ja. Und Manuela, 49, ist auch noch da, ne? Ja. Jawohl, beide da. Ja, kann ich gleichzeitig mit euch beiden sprechen? Habt ihr so ein Twin-Telefon? Ja, wir können so, ja, mithören. Das geht. Oh, unsere Leitung knistert schon wieder, wie schrecklich, wie gestern. Naja, da müssen wir wohl durch. Norbert, um was geht's? Die Sexsucht ist sehr groß bei uns. Aha. Bei mir weniger und die Frau möchte nicht so viel. Bei dir weniger und die Frau möchte nicht so viel? Bei mir mehr und die Frau möchte nicht so viel. Wie lange, also ihr seid ein Ehepaar? Jawohl. Wie lange schon verheiratet? Bei der Ehe 16 Jahre. 16 Jahre. Und seit 16 Jahren geht das so? Nee, erst seit ich 50 bin. Hat zwei der Frühling. Erst seitdem du 50 bist, jetzt bist du 51. Ja. Echt? Wieso? Wie kommt das? Kann ich nicht beschreiben. Also wie war es denn bis 50? Hat sich das da so allmählich abgebaut? Nee, da haben wir jeden zweiten Tag was gemacht. Da haben wir immer gesagt, einmal ist ihr Tag, einmal mein Tag. Ich wollte, sie wollte nicht so. Mhm. Hatten wir so eine Regelung. Ja. Dann ab 50 hat sie gedacht, jetzt gebe ich mal freie Fahrt. Mhm. Dann haben wir das praktisch nicht mehr eingebremst. Das ist ja erstaunlich, ne? Wenn man 16 Jahre zusammen war oder ist. Ja. Dass dann nochmal so ein wahnsinniger Schub kommt, was man ja eigentlich nur so aus jungen Jahren kennt, wenn man frisch verliebt ist. Wie sieht denn die Frequenz im Moment aus? Gut. Wie oft? Ja, heute zweimal. Heute zweimal? Ja. Heute zweimal. Gib mir mal die Manuela, Norbert. Jawohl. Ja? Manuela. Mhm. Jetzt habe ich gerade von euch gehört, wie seltsam sich das entwickelt hat. Ja, ja, genau. Wie erklärst du dir das, dass das bis zu seinem 50. Lebensjahr, also bis vor einem Jahr, relativ normal war, aber auch schon viel, finde ich. Und jetzt also plötzlich... Normal war das ja nicht. Nee, normal war es auch nicht. War auch schon viel, ne? Ja, eben. Ja. Eben. Ja, ich weiß es nicht, warum. Das kann ich mir auch nicht erklären, nur... ich habe gesagt, mir ist das eigentlich irgendwo zu viel. Ja, ich wollte gerade fragen, wie du dich fühlst dabei. Meistens werde ich sauer. Ja. Führt das dazu, dass es auch schon Streitereien gibt? Ja. Was heißt das genau, wenn du sauer wirst? Ja, was heißt das? Ja. Ich bin dann sauer. Und ja, nee, ich meine so, heißt das, dass du dann sagst, nee, komm, jetzt lass mich mal eine ganze Woche in Ruhe oder so? Würde ich gerne sagen, ja. Ja. Aber das klappt nicht, nee. Mhm. Also spätestens am nächsten Tag springt er dann um mich rum. Onaniert er zwischendurch auch noch? Nö. Das nicht? Nö, das nicht. Ja, das wäre ja vielleicht auch mal, das werde ich ihm gleich mal persönlich sagen, wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, um das Ganze ein bisschen runterzufahren und dich auch zu entlasten. Ja. Ja, klar. Ja, aber dann, nee, das glaube ich nicht, dass er das dann will er trotzdem noch. Gib ihm mir mal eben nochmal, Manuela. Ja. Ja. Ich habe gerade zu Manuela gesagt, Norbert, eine Möglichkeit wäre, dass du vielleicht auch mal ein bisschen Spaß mehr mit dir selbst hast, um das etwas abzulenken von Manuela. Könnte ich mal testen. Bitte? Könnte ich mal testen. Ja, ne? Also, auf die Idee hättest du auch schon mal selbst kommen können, oder? Ja, aber ich denke mir, Manuela ist mir lieber wie selbst machen. Ich verstehe nicht. Die Manuela ist? Ist mir lieber wie selber machen. Ja gut, Norbert, aber du musst ja Rücksicht auf sie nehmen, wenn sie das nicht mag und ihr das zu viel ist und ihr schon Streit miteinander habt und eure Beziehung, die so lange anhält, jetzt schon vielleicht darunter leiden könnte. Dann versucht man doch dem Ganzen ein bisschen irgendwie das Ganze den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Jetzt müssen wir mal dieses Gespräch abbrechen, weil mich das völlig kirre macht, dieses Gerausche, und ich euch auch nicht richtig verstehe. Norbert, Manuela, euch beiden alles Gute. Ich sage Tschüss und wir machen jetzt mal ein bisschen Musik hier. Jawohl. Tschüss. Sollen wir auflegen? Ja, ihr könnt auflegen. Tschüss. So, wir machen ein bisschen Musik. Ihr Lieben, wir machen jetzt gleich nochmal einen Versuch. Wir haben große Probleme mit unserer Telefonanlage. Ihr habt das gerade ja auch schon gehört, dass man die Anrufer kaum verstehen konnte und es sehr rauschte und knisterte. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, das in den Griff zu bekommen. Wir testen es jetzt nochmal. Weiter geht es mit Monique und Musik. Monique, jetzt heißt schon Musik, Entschuldigung. Mit Monique, und die ist 23 Jahre alt. Aber es knistert wieder. Hallo Monique. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich. Ja, dich auch. Um was geht's bei dir? Mein Lebensgefährte und ich, wir können nicht immer Sex haben, selbst wenn wir beide wollen. Wie ist das erklärbar? Ich leide unter Fibromyalgie. Das ist eine Rheumaart, die auf die Muskulatur und das Nervensystem geht. Ja. Und starke Schmerzen verursacht. Und die Schmerzen, die sitzen halt in allen Muskelgruppen und da, wo sich besonders viele Nerven sammeln. Und das heißt, es ist vor Schmerzen zwischendurch kein Sex möglich, weil er nicht eindringen kann. Ja, also auch ist, vor Schmerzen. Ja, also es konzentriert sich dann auch sehr auf den Genitalbereich. Bei richtigen Schüben, ja. Ja, ja. Wie lange hast du diese Krankheit schon? Also ich renne mit den Schmerzen seit über 10 Jahren zum Arzt. Mhm. Festgestellt worden ist es, dass jetzt diese Fibromyalgie ist vor 2 Jahren. Ja. Und seit 2 Jahren werde ich jetzt erst darauf behandelt. Ist das eine sehr schwere Erkrankung? Ich kenne diese Erkrankung vom Namen her so nicht. Ja, die ist relativ unbekannt noch. Ja. Und zwar du hast also stets und ständig chronische Schmerzen. Ja. Und überall. Überall. Mhm. Also es gibt keinen Körperteil, wo du keine Schmerzen hast. Mhm. Und es helfen auch keine Medikamente, die gegen die Schmerzen. Also du kannst die mit Medikamenten nur lindern. Mhm. Aber nicht wegnehmen. Also ich werde nie wieder schmerzfrei sein. Das haben die Ärzte dir so erklärt schon? Das haben mir die Ärzte so erklärt schon, ja. Hm. Und das bringt halt zwangsläufig Begleiterscheinungen. Ja. Ne? Also so, dass andere Krankheiten damit zukommen. Bin ich in Herne gewesen, im Krankenhaus. Ja. da ist eine Rheumaklinik und da ist dann noch rausgekommen durch Untersuchungen, die stellen einen da wirklich auf den Kopf, dass sich bei mir Wächterreff entwickeln wird. Mhm. Das heißt, das ist die Versteifung der Wirbelsäule. Ja. Also Sexleben wird auf die Dauer irgendwann bei uns ausfallen. Das heißt, du bist ja jetzt erst 23 Jahre alt. Ja. Du musst Sorge haben, dass da in den nächsten Jahren schlimme Dinge auf dich zukommen. Ja, das schon. Die man gar nicht jetzt so durch Therapie, Medikamente oder Ähnliches verhindern wird können. Genau. Mhm. Und das Stichwort ist jetzt eben halt euer Sexleben, das von dir und deinem Freund, und das leidet auch darunter. Ja, es bleibt ja nicht aus. Ja, wie oft kommt dir das vor, dass es dann einfach nicht geht, weil du zu große Schmerzen hast? Über die Wintermonate fast immer. Ja. Also wenn es so richtig kalt ist, da habe ich mehr Probleme, als wenn es wärmer ist. Ja, vielleicht einmal in der Woche, dass wir dann ein bisschen was machen können. Mhm. Und wenn ihr denn dann ein bisschen was macht, hast du denn dann Spaß daran oder machst du es nur für deinen Freund? Den Spaß, den lasse ich mir nicht nehmen. Ja. Also, ja, das ist gut, wenn du so eine Einstellung hast und wenn es dann auch so funktioniert. Ja, ich kann mich nicht hängen lassen. Mhm. Ich meine, ein bisschen Spaß am Sex muss sein. Mhm. Wie geht denn jetzt dein Freund damit um? Das ist für ihn ja auch eine schwierige Situation, dass er letztendlich ja immer Rücksicht nehmen muss auf den Verlauf deiner Krankheit. Er geht da total toll mit um. Also ich kenne meinen Freund seit 6 Jahren. Ja. Und der ist da im Grunde genommen mit reingewachsen. Also muss ich sagen, da habe ich einen ganz tollen Glücksgriff mitgemacht. Mhm. Genau. Ja. Er hat sich auch extra Massagetechniken beibringen lassen, wie er mir also helfen kann. Ja. Und wird nicht jeder machen, ne? Mhm. Also, das heißt, es gab noch nie einen Streit, eine Spannung in der Beziehung, nur weil du nicht konntest und nicht in der Lage dazu warst. Das nicht. Das ist ja schon mal ein großes Glück, ne? Eine tolle Sache, mhm, so einen Freund zu haben. Aber die Perspektive ist ja nun auch nicht so rosig. Redet ihr da auch ganz offen drüber, dass es sich vielleicht dann noch alles verkomplizieren und verschlimmern könnte? Da haben wir bis jetzt immer offen drüber geredet, weil wenn er das Thema außen vor lässt, es kommt ja irgendwann, ne? Mhm, Und da reden wir also ganz normal drüber. Das ist ein ganz normales Gesprächsthema wie bei anderen Leuten Politik. Mhm. Ja. Wenn du jetzt, wenn ihr dann miteinander schlaft, du hast gerade gesagt, den Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Das behindert auch nicht deine Orgasmusfähigkeit? Nee. Das nicht. Mhm. Also das ist ja dann alles noch ganz gut, ne? Das ist noch ganz gut. Mhm. Ich sehe das bloß, weil ich es halt aus dem Verwandtenkreis kenne. Da läuft gar nichts mehr, ne? So bei anderen Leuten, die ich kenne. Wie die auch so die Erkrankung haben? Ja. Ach so, das ist also genetisch bedingt, diese Erkrankung bei dir? Die ist unter anderem, die ist vererbbar. Ja. Aber also das ist noch so ein ganz ungeklärtes Thema. Da streiten sich die Mediziner noch drüber, ja, ne? Ja. Da sagt die eine Hälfte, es ist vererbbar. Und die andere Hälfte der Mediziner verträgt jetzt wieder, es kann nicht vererbt werden. Mhm. Aber ich habe es, meine Mutter hat es auch. Und würde denn das bedeuten, dass eben sehr viele dieser Auffassung sind, dass du für dich vielleicht schon entschieden hast, ich will nie Kinder haben? Ich habe 2 gesunde Kinder. Du hast schon 2 gesunde Kinder? Ach so, Kinder. Das ist ja doll. Ja. Kann man denn das überhaupt in dem Alter schon feststellen, ob sie ganz gesund sind? Ob sie diese Krankheit haben oder nicht haben? Ja. Also ob sich das jetzt entwickelt, das kannst du nie feststellen. Das kann von heute auf morgen kommen. Ne? Ah ja. Mhm. Also in der Regel sind erst Leute ab 40 betroffen. Mhm. Jüngere Generation trifft es weniger. Ja, aber du bist ja auch so jung noch und hast es. Ich bin ziemlich jung und habe es. Mhm. Aber von der Muskulatur und was du so überprüfen kannst, was richtig funktioniert. Ja. Ist bis jetzt bei meinen Kindern also nichts festgestellt worden. Na Gott sei Dank. Ziemlich. Also dann gratuliere ich zu den beiden gesunden Kindern. Das ist ja schon mal toll. Und ich gratuliere auch zu deinem tollen Freund, dass der so rücksichtsvoll und so sensibel mit dir umgeht. Und hoffe ganz einfach für dich, für euch, Monique, dass es doch lange noch so praktiziert werden kann. Ja. Und ihr euren Spaß habt. Ja? Genau. Mhm. Alles Gute von Herzen. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. So. Jetzt kommt die Tanja. Tanja ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Tanja. Du hörst dich aber doch an wie im Fernsehen. Ja, ich bin heute wirklich sehr irritiert durch diese Knackerei. Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr unangenehm. War gestern aber auch schon. Ne? Ja, wir bitten das wirklich zu entschuldigen. Das ist für euch, ja, für die Zuhörer ja auch nicht schön. Ja. Tanja. Also, ich hatte es gerade, da entschuldige ich mich auch nochmal bei deinen Mitarbeitern. Die hatten es echt schwer mit mir, weil alles so viel ist bei mir. Aber ich sollte mich ganz kurz fassen und das mache ich jetzt auch. Ich habe ein Problem und zwar hatte ich, oder habe ich eigentlich eine 12-jährige Beziehung. Mhm. Und die ging auch 10 Jahre einfach wahrscheinlich zu gut, also da war alles einfach super. Und dann habe ich mich daraufhin gefragt, ist das jetzt so oder gibt es da noch mehr oder, ne? Wie alt warst du, als du diesen Mann kennengelernt hast? Ach, da war ich 19, bin ich in dem Jahr geworden, glaube ich, ja. Ja. In dem Jahr bin ich 19 geworden und er hat seinen 18, und ich bin 20 geworden und er hat seinen 18. Geburtstag gefeiert. Dann ist das Ganze ja noch gar nicht so lange her. Ja, doch, ganz lange, ja. Ich bin 31. Ja, gut, aber wenn die 12 Jahre gehalten hat, die Beziehung? Ja, klar. Also die hat 12 Jahre, die hält ja eigentlich immer noch. Aber wir hatten halt eine schwere Zeit. Die war vor 2 Jahren. Weil da habe ich mich halt gefragt, ist das so richtig oder kommt da noch mehr oder ist das jetzt Gewohnheit, so wie das dann mal so ist, weil man sucht ja dann irgendwo was, wenn alles so gut läuft. Ja, vor allem, wenn man so lange zusammen war. Ja, eben. Mhm. Und daraufhin habe ich mich dann, weil ich gerade diese Gedanken hatte, habe ich mich verliebt an einem Rosenmontag vor 2 Jahren. Und den kannte ich auch und den kennt er auch. Und dann habe ich, haben wir, also das war natürlich so ein ganz starkes Gefühl, was ich ja auch ewig nicht mehr hatte. Und wollte das auch erst ausleben, habe ich gesagt. Und dann kam aber so der Gedanke, das kannst du nicht machen. Mhm. Und dann habe ich halt viel mit dem, in den ich mich verliebt habe, auch gesprochen. Und der hat dann auch gesagt, er ist auch in mich verliebt und ich wäre eine super Traumfrau, aber ich sollte mir das auch gut überlegen und da hängt ja viel dran. Ja. Da war ich ihm auch sehr dankbar für und dann habe ich da halt auch mit meinem Freund dann drüber gesprochen. Er hat das zwar selber rausgefunden, weil er ein Buch gelesen hat von mir. Und da hatte ich mal alles so aufgeschrieben, weil ich auch mal ein Buch schreiben wollte. Ach so, so ein Manuskript, so also ein Tagebuch. Ja. Und saß dann weinend hier bei mir und hat das gelesen und dann kam ich halt hier rein, habe ich gesagt, was ist los? Mhm. Ja, und da hat er halt gesagt, ich habe das gerade rausgefunden und war natürlich super enttäuscht und konnte ich auch verstehen. Ja. Da habe ich gesagt, ich wollte das sagen, aber der hat halt gesagt, ich soll noch nichts sagen, weil ne, wir uns ja auch alle drei kennen. Wie lange zog sich das denn mit dieser Karnevalsliebe Affäre? Ja, also gesehen habe ich den, sage ich jetzt mal, vielleicht 8-mal, weil ich mich echt am Riemen gerissen habe. Ja. Also ich habe mich manchmal hier eingesperrt zu Hause und habe gesagt, ne komm, geh gegen die Gefühle an, du weißt, dass der Frank, der ist die Liebe deines Lebens. Das wusste ich einfach und das wussten wir beide auch eigentlich immer. So, mit dieser Karnevalsliebe ist nichts passiert? Nein, nein. Also Händchen. Mal geküsst haben wir uns und im Arm gehalten und viel geredet und richtig, so ein bisschen gekuschelt. So. Das haben wir aber geschlafen, haben wir nicht zusammen. Richtig geküsst? Ja, richtig geküsst haben wir auch. Mhm. Ja, das haben wir direkt Rosenmontag schon. Da hatten wir aber auch einen im Kahn, aber gut, das war, also wir wussten das halt auch noch. Ist denn eigentlich der Freund, mit dem du jetzt so lange zusammen bist, ist das dein erster Mann? Ja, mit dem ich geschlafen habe, ja. Ah ja, das heißt, du hast in deinem Leben bisher mit einem Mann nur geschlafen. Ich hatte davor eine 2 Jahre Beziehung gehabt. Ja. Er wollte auch mit mir schlafen, aber ich hatte immer so das Gefühl, ich muss auf den richtigen warten. Ja. Und habe ihm das auch immer gesagt. Ich sage, ich weiß nicht, ob das jetzt schon richtig ist. Mhm. Und er hat dann auch immer gewartet und dann war es eben zu Ende und dann habe ich ihn eben gehabt. Und da wusste ich, der ist es. Also da einmal so. Mit einem Mann geschlafen bisher? Nicht einmal, sondern mit einem Mann geschlafen bisher? Ja, genau, genau. Nicht einmal. Und er halt auch. Er hatte davor auch eine Freundin, aber da war halt auch nicht mehr. Ah ja, also gleiche... Ja, war genau gleich. Und das war für uns auch wunderschön. Also das war da auch so, ne? Und wir wussten, dass wir das für uns auch halten wollen. So. Was ist jetzt aus der Karnevalsgeschichte geworden? Die ist dann, Gott sei Dank, nach einem Jahr habe ich die Gefühle total in den Griff gekriegt und wusste wieder, was ich wollte und dass es das ist. Und dadurch hat, also mein Freund hat mir auch super geholfen, der hat mich echt unterstützt. Dann könnte man doch jetzt eigentlich sagen, alles im grünen Bereich, alles im Lot. Ja, war aber dann nicht, weil er dann auf einmal ein bisschen komisch war und wütend war auf mich im Nachhinein doch und hat dann mit einer Bekannten aus Mülheim geschlafen. Ah. Ein halbes Jahr lang hat mir das aber auch nicht gesagt. Hui. Und ich habe das Gefühl, also alles, was ich immer fühle, so gut kenne ich ihn ja schon, habe ihn darauf angesprochen und er hat aber nichts gesagt. Er hat das ein halbes Jahr gemacht. Ja, also er hat mir jetzt im Nachhinein gesagt, das war vielleicht 4-5 Mal und das hat auch nicht geklappt immer. Ist er denn mit der immer noch zugange im Moment? Nein, die hat ein Kind und hat sich von ihrem Mann getrennt und die kenne ich auch sehr gut. Also ist eine gute Bekannte von uns, ist eine gute Freundin. Das heißt aber, die sind jetzt wieder getrennt. Also der hat dann nach einem halben Jahr eben festgestellt wieder, dass doch ich die bin, die er will. Mhm. Hat mir aus dem kleinen Prinzen vorgelesen, unseren Satz, ja, von der Hochzeit von seinem Bruder. Ja. Da war ich gerade für 2 Wochen bei meiner Mutter, weil ich gesagt habe, meine Mutter war im Krankenhaus und er war zu einer Hochzeit bei seinem Bruder. Ja. Und ich war für 2 Wochen bei meiner Mutter in der Wohnung, weil die im Krankenhaus war, weil die einen Hund hat. Ja, so genau müssen wir das gar nicht wissen. Ja, aber wenn das jetzt getrennt wieder ist, Die Frau in Mülheim ist jetzt passé. Ja, aber super passé. Moment, halt. Dann könnte man doch wieder sagen. Ja, alles in Grün war ich. Das letzte halbe Jahr war traumhaft. Es war einfach super. Ich habe mich neu verliebt, das habe ich vorhin auch erzählt. Ich habe auf dem Spiegel geschrieben, ich liebe dich. Und dann kam er drunter, in deinen Freund. Mehr. So, Tanja, ja. Moment mal. Ja. Das heißt, alles im grünen Bereich, alles nee, okay. Jetzt nicht mehr. Sonntag hätten wir 12-Jähriges gehabt und er hat sich am Freitag verliebt. In wen? In eine Praktikantin, die er ein Jahr lang als Mentorin hatte. Aber ja. Das, weißt du, Tanja, das sind doch alles Signale. Bei dir ist was passiert. Bei ihm passiert es jetzt schon zum zweiten Mal. Das war aber was ganz anderes, hat er gesagt. Also das war so, er wollte, weil sie ein Kind hatte und er wollte das ausprobieren und er sagt, das bereut er auch total, was da war. Und jetzt da sind eben diese Gefühle, also jetzt ist er verliebt. Ja, das hatte er ja eben. Ja, nur gut, das sind qualitative Unterschiede, aber dennoch sind das ja alles so Signale, Ausbruch aus der Beziehung. Und Sehnsucht, die Neugierde zu befriedigen. Das war bei dir genauso und das ist bei ihr. Ja, das habe ich ihm aber auch genauso angeboten. Also ich habe auch nicht mit ihm geschimpft oder ich habe gesagt, du bist ein Arschloch oder so. Mhm. Ich habe gesagt, genau das habe ich auch durchlebt und ich habe ihm damals auch gesagt, das wirst du irgendwann auch mal durchleben. Genau, und sagt er, nein, niemals. Ich sage, doch, irgendwann passiert dir das auch. Na gut, aber es ist jetzt vielleicht auch, ich sage es nochmal, es sind Signale, aus denen man eventuell schließen kann, da ist vielleicht doch nicht alles mehr so ganz rosig mit den beiden. Und die haben sich vielleicht jetzt auch viel gegenseitig in die Tasche gelogen. Oder in, was heißt gelogen, sich was vorgemacht, um der Realität nicht ins Auge blicken zu wollen. Ja, er ist jetzt verliebt. Ja. Da kann man nichts gegen tun. Ja, das weiß ich, aber ich kann ihm nur das anbieten, was er mir damals auch angeboten hat. Was willst du ihm jetzt anbieten? Das, was er mir damals auch angeboten hat. Er war für mich da, er hat mir Kraft gegeben und das habe ich dann auch geschafft. Wie lange läuft das jetzt mit der neuen? Das ist 3 Tage jetzt oder so. Das ist ganz, ganz frisch. Da kann man ja gar keine Aussage darüber machen, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Vielleicht seid ihr auch einfach zu verkrallt ineinander. Vielleicht ist es auch ganz natürlich, dass man auch neue Erfahrungen suchen möchte, wenn man vorher noch gar keine gemacht hat. Vielleicht ist das alles ganz normal. Ja, aber das hätte er mir dann ja damals sagen können. Da habe ich es ihm ja angeboten, als das war. Da habe ich gesagt, damals, Tanja, damals. Ja, werd ihr sicher? Und da hat er gesagt, ja, bin ich mir. Und ich war mir auch 100%ig sicher. Ja, aber damals ist nicht mehr heute. Heute ist ein anderer Fall. Die Zeiten ändern sich, die Gefühle können sich ändern bei Menschen. Also, guck mal, ihr habt euch sehr jung gefunden. Ihr habt euch gefunden, ohne große Vorerfahrungen gehabt zu haben. Und ihr habt eine glückliche Zeit hinter euch. Vielleicht ist es traurigerweise normal, dass dann solche Sehnsüchte aufkommen. Und vor allen Dingen, wenn jetzt eine Verliebtheit im Spiel ist, wird es natürlich sehr ernst, das stimmt. Ja, aber das geht ja auch nie im Leben gut, weil sie das auch alles weiß. Und ich weiß ja auch, er sagt mir auch noch nichts über sie, das finde ich ja auch so unfair, weil sie weiß wohl was von mir, aber ich weiß halt nichts von ihr. Mhm. Also er erzählt mir nichts. Er sagt mir auch nicht, wie es passiert ist und was da passiert ist und wer die genau ist und was die dazu sagt. Und das sagt er mir alles nicht. Ja, man muss das vielleicht auch jetzt nicht alles wirklich so detailliert... Aber er könnte mir wenigstens ein bisschen was sagen. Er sitzt ja da und sagt gar nichts. Er sagt nur, er weiß nicht, was er will. Ja, aber das ist ja auch ein Zeichen, dass er nichts sagt. Er will vielleicht gar nicht, dass du daran teilhast und dass du quasi mit agierst. Und er will seine Ruhe und er will erstmal für sich sondieren, was er fühlt. Na, das habe ich ihm ja angeboten, das will er ja auch nicht. Er kommt ja nach Hause, er liegt ja mit mir im Bett, nimmt mich im Arm und weint. Ja, aber das ist aber auch vielleicht so ein Ding, weil ihr euch so zelebriert gegenseitig. Ihr seid ja auch sehr symbiotisch, habe ich den Eindruck. Ihr seid so verwachsen miteinander, dass so ein Ausbruch natürlich schon ein großer Frevel ist und dann geht man wieder zum anderen und weint erstmal eine Runde. Ja, aber das kann ja da auch nichts werden, das habe ich ihm auch gesagt. Das weißt du doch überhaupt gar nicht, Tanja. Doch, das natürlich. Woher weißt du das? Weil er ja noch nicht fertig ist mit seiner Beziehung hier und da weiß ich auch nicht, was da bei dem Argen ist. Tanja, sei doch mal nicht so dominant und so du weißt überhaupt, du kannst überhaupt keine Aussage darüber machen, ob das was wird oder nichts wird, das weißt du nicht. Du kennst die Frau nicht, du kannst sie nicht einschätzen, du kannst die Tiefe der Gefühle nicht ermessen, nichts weißt du. Ja, aber er kann mir ja nicht vor 2 Tagen noch sagen, dass er mit mir alt werden will und ja, vielleicht stimmt er das nicht. Hundertprozentig liebt. Vielleicht stimmt er es nicht. Dann sagt er 3 Tagen, das kann ja, aber so ist, ja, aber so geht es. So geht es manchmal. Vielleicht hat er das selbst sogar geglaubt, als es zu dir gesagt hat. Weil ja, natürlich, das hat er auch so gemeint. Ja, Moment. Vielleicht hat er es wirklich selbst so geglaubt. Aber in seinem Inneren, tiefen Inneren, hat er schon ganz anders getickt. Das kann ja sein. Das muss man ja alles mit berücksichtigen. Ja, aber ich habe das auch geschafft. Ja gut, das heißt aber nicht, dass er das, was heißt schaffen, dass das bei ihm genauso verläuft. Das ist ja kein Automatismus da. Ja, doch, aber wenn man noch für die Liebe des Lebens kämpfen möchte, dann... Ja, aber vielleicht, du musst einfach auch vielleicht berücksichtigen, vielleicht bist du es gar nicht mehr. Ja, aber es war ja bei mir damals auch genau ja, so andersrum und ich habe es trotzdem geschafft. Ja, du, aber vielleicht will er es gar nicht, tief in seinem Inneren. Weißt du? Ich würde dir an deiner Stelle wirklich das raten, den erstmal einfach ein bisschen in Ruhe zu lassen. Ja, habe ich ja auch, lasse ich ja auch. Das ist ja kein Problem. Ich habe auch gesagt, gehst du ja hin und bleib da und komm wieder, wenn du meinst. Das habe ich ja auch gesagt. Ja, aber keine Vorhaltungen, keinen Druck ausüben, lass ihn mal in ganz in Ruhe. Und nicht ja, warum. Er kommt ja, aber du erscheinst mir aber schon so. Ja, ich habe das auch damals doch geschafft und ich habe es auch so gemacht. Also lass dir mal, geh mal auf Distanz. Ich glaube, das ist das Klügste, was du überhaupt machen kannst. Hm. Da wirst du groß bei und dann wirst du für ihn sicher auch attraktiver. Hm. Müsst jetzt durch. Traurige Sache. Auch schmerzlich, vor allem wenn man so lange zusammen ist, mir völlig klar. Ja, ich will auch auf keinen Fall was anderes mehr, also weiß ich. Ja, ja. Also Tanja, ja. Ich wünsche einfach jetzt für dich, für euch viel Glück. Das ist ganz lieb. Wie immer es sich dann auch für denjenigen oder für den Einzelnen entwickeln wird. Aber sei ein bisschen vorsichtig, ne? Ja. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Dir auch alles gut. Tschüss. Ah, das ist eine richtige Wohltat, ne? Wenn man so Ruhe hat im Hintergrund. Ich meine, bezogen auf das Knacken. Und Rauschen. Angelika, 24, guten Morgen. Morgen, hallo. Hallo Angelika. Um was geht's bei dir? Um Vergewaltigung in der Familie und Misshandlung in der Familie. Mhm. Du bist betroffen? Ja, leider. Ich war 4 Jahre alt, als mein Stiefbruder mich das erste Mal vergewaltigt hat. 4 Jahre. Mhm. Wie alt war der Bruder? Der war 15 Jahre älter, also 19. So viel älter? Mhm. Kannst du dich da, ich meine 4, da ist man ja noch recht klein, kannst du dich da... Ich denke mal, da kann man klein sein, egal wie alt, an sowas erinnert man sich einfach an die Schmerzen, auch was in dem Moment war oder ja, dieser Moment, weil wenn du 4 bist, weißt du ja eigentlich gar nicht, was da passiert, du weißt einfach nur, dass es höllische Schmerzen sind. Wie lange dauerte das dann an? 11 Jahre. 11 Jahre? Das ganze Jahre. Es war der Stiefbruder? Bitte? Es war der Stiefbruder? Ja, Stiefbruder, ja. Ausschließlich der Stiefbruder? Ausschließlich. Mhm. Also vergewaltigt und sexuell missbraucht hat mich mein Stiefbruder und misshandelt, also geprügelt und noch andererlei Sachen hat meine Stiefmutter und mein Stiefbruder gemacht. Ja. Hast du damals jemandem davon erzählt? Erst mit 15. Erst mit 15. Das heißt, diese ganzen, du hast 11 Jahre lang das für dich alles so ertragen und erduldet. Ja. Mhm. Musste ich. Ich meine, mein Stiefbruder hat mir auch immer gedroht. Ich meine, für ihn war das anscheinend irgendwie so was wie für andere, sich die Zähne putzen oder so. Ich weiß es nicht. Da hat er da auch immer gesagt, wehe, du sagst was, dann bringe ich dich um. Mhm. Oder ich prügel dich und was weiß. Also er hat mit richtig heftigen Dingen gedroht gehabt. Mhm. Und er ist schon vorbestraft. Er hat auch illegalen Waffenbesitz gehabt. Ja. Und das hat die Sache halt alles einfach noch verschlimmert, weil dann traut man sich einfach nicht sagen. Erst recht nicht als Kind oder Jugendliche. Ja, natürlich, natürlich. Du sagst Stiefbruder und Stiefmutter. Ja. Wie kam diese Familie da zustande? Mein Vater und meine leibliche Mutter haben sich scheiden lassen, als ich 3 Jahre alt war. Mhm. Und mein Vater hat leider das Sorgerecht für mich gekriegt, weil meine Mutter Alkoholikerin ist. Mhm. Und als ich Anfang 4 war, hat mein Vater meine Stiefmutter geheiratet, die 4 Kinder mit in die Ehe gebracht hat. Drei Mädels und ein Jungen. Mhm. Und deswegen Stiefgeschwister, Stiefschwester, Stiefbruder und Stiefmutter. Ja. Mit 15, wem hast du es dann gesagt? Einer Freundin, einer angeblichen guten Freundin, wo ich dachte, es sei meine gute Freundin. Ja. Die hat in dem gleichen Haus gewohnt wie wir. Und irgendwann hatte ich einfach das Bedürfnis, mit jemandem, dem ich dachte, vertrauen zu können, es ihr zu erzählen. Mhm. Und ich hatte es gar nicht geglaubt. Er hat gesagt, du lügst, sage ich. Ich lüge nicht. Ich schwöre dir, ich lüge nicht. Ich soll so vertraut umfallen, wenn ich lüge. Mhm. Mit sowas macht man einfach keine Scherze. Mhm. Und sie war dann auch total geschockt und alles. Und ich habe gesagt, sag aber bitte nichts in meiner Familie. Da weiß es keiner. Mhm. Und sie war aber mit meiner Stiefmutter, war sie dicke Freunde. Mhm. Und irgendwann hat sie es einer meiner Stiefgeschwister erzählt. Mhm. Und daher hat es dann meine Stiefmutter irgendwann erfahren, aber nie geglaubt. Nicht geglaubt? Nein. Mhm. Ihr toller, lieber Sohn würde sowas nicht machen. Hast du denn große Schwierigkeiten bekommen? Ja, doch, doch. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus. Der war sehr, also war schwer krank. Und ich war sowieso immer so dieses ungewünschte Mitbringsel von meinem Vater, also von meinem Vater mit in die Familie. Mhm. Und es hat halt so geendet, dass ich mit den Füßen getreten worden bin. Mhm. Dann bin ich geschlagen worden. Ich würde die Familie nur kaputt machen wollen. Ja. Ich sei das letzte Stück und alles. Und dann hat sie gemeint, sie hat mich auch bis nachts um 2:30 war das, das werde ich nie vergessen. Hat sie gemeint, morgen gehen wir zur Polizei, da werde ich dich anzeigen und wir gehen zum Frauenarzt, lassen feststellen, dass überhaupt nichts ist und so. Da habe ich gesagt, können wir gerne machen. Mhm. Sag ich, dann gehen wir zur Polizei. Frauenarzt weiß ich nicht, ob er das noch feststellen kann, mhm. aber zur Polizei gehe ich gerne mit. Mhm. Und am nächsten Morgen stand ich um 6:30 auf. Das ist, als wäre es gestern erst passiert. Stand ich um 6:30 auf und meine Stiefmutter hat nur ganz entsetzt gefragt, was machst du, wo gehst du hin, was willst du? Und sag ich, ja, du wolltest doch heute zur Polizei gehen und zum Frauenarzt. Nee, die Blamage gebe ich nicht, hat sie gemeint. Mhm. Die gebe ich, also würde sie sich nicht geben, mhm. mit so einer, wie hat sie damals gesagt, billigen, kleinen Nutte wie ich bin, würde mhm. sie sich die Blamage nicht geben, zur Polizei zu gehen und ihren Sohn anzuzeigen. Hast du irgendwann eine Anzeige erstattet? Nein. Bis heute nicht? Nein. Die 11 Jahre, in denen das passiert ist, er hat richtig mit dir geschlafen? Richtig mit mir geschlafen. Schon als ganz kleines Kind? Mhm. Mhm. Wie oft kam das vor? Immer wenn wir alleine waren. Und das war leider sehr oft, weil mein Vater war freiberuflich, mhm. also selbstständig. Und er war sehr viel unterwegs und meine Stiefmutter hat ihn manchmal begleitet. Mhm. Meine große Schwester, weil Stief, das dauert, ist so ein langes Wort immer. Mhm. Meine große Schwester, die hat 80 Kilometer von dem Ort, wo wir entfernt, da wo wir gewohnt haben, hat die eine Ausbildung gemacht. Meine andere Schwester war den ganzen Tag nicht da. Mhm. Und meine vierte Stiefschwester, die ist schon längst ausgezogen gewesen, war verheiratet. Und ja. In welchem Alter bist du ausgezogen? Ich bin mit 17 Jahren von zu Hause abgehauen. Mit 17. Mhm. Wie war denn in all den Jahren und auch bis heute dein Verhältnis zu deinem Vater, zu deinem leiblichen Vater? Ich muss sagen, mein Vater lebt nicht mehr. Aha. Er ist 1996 gestorben. Ja. Es war kein Mutter-Vater-Verhältnis. Es war einfach, er hat nie irgendwie wie gesagt, ich hab dich lieb oder irgendwas. Mhm. Also er war nicht so eine große Vertrauensperson, nein, dass du hättest zu ihm gehen können. Also er war dir auch eher fremd oder ja. Es war eine Distanz zwischen dir und dem Vater. Wo ich mir manchmal gar nicht sicher bin, dass er es nicht wusste. Ich hätte auch mitgekriegt, jetzt, dass meine Stiefmutter mich misshandelt hat und hat nichts dagegen gemacht. Misshandelt heißt geschlagen? Ja. Schlimm geschlagen? Sehr schlimm geschlagen. Wie schlimm? Brüche, Knochenbrüche, Verbrennungen. Ja. Was noch? Verbrennungen am Oberarm mit heißem Tee. Ich meine, das hört sich jetzt an wie ein Horrorfilm. Also ich denke, es gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen, oh mein Gott, das glaube ich nicht. Aber ich würde es auf das Leben meiner Kinder schwören, wenn es eine Lüge wäre. Knochenbrüche, das heißt, du musstest dann ja auch ärztlich behandelt werden. Was hast du denn da gesagt im Krankenhaus? Dass ich hingefallen bin. Dass du hingefallen bist. Wie viel Mal ist das passiert, dass sie dir etwas gebrochen hat? Zweimal. Einmal der rechte kleine Finger und einmal der linke kleine Finger. Da. Hat sie das mit der Hand so richtig abgebrochen, umgebrochen? Mhm. Mhm. Jetzt bist du 24 und bist aus dieser Hölle, Gott sei Dank, schon viele Jahre raus. Mhm. Aus der räumlichen Hölle, sagen wir es mal. Aus der räumlichen Hölle, genau. Ja, so meine ich das. Ja. Da, auf die seelische wollte ich jetzt eigentlich auch zu sprechen kommen, weil ich mir vorstellen kann, wenn man sowas durchgemacht hat, dass man da ganz lange und somit auch jetzt, in dem Falle bei dir, jetzt noch drunter leidet. Ja. Mhm. Warst du mal bei einem Psychologen? Bei einem Schulpsychologen war ich mal. Aber nur einmal oder einmal, so? Einmal, ja. Also du hast keine richtige psychologische Nein. Betreuung, Therapie Nein. hinter dir, gar nichts. Nein. Hast du einen Freund? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Ach, daher auch gerade beim Leben meiner Kinder, oder? Ja, genau. Ich dachte, hättest du einfach nur so gesagt. Nein, das sind meine Tromäuse. Also das sind Mein Leben, meine zwei Kinder. Mhm. Wie ist das Verhältnis zu deinem Mann? Eigentlich ganz gut so, bis auf Bett. Also bis auf die Sexualität, das ist mir klar. Ja. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du überhaupt keine Lust an der Sexualität empfindest. Ja. Stimmt das? Ja, weniger. Ich muss, es ist situationsbedingt. Also wenn ich, es gibt Tage, da sprühe ich so, da denke ich mir, hier, das gehört, die Vergewaltigung und alles, das gehört zu meinem Leben dazu, damit muss ich umgehen. Mhm. Da habe ich dann auch kein Problem mit meinem Mann zu schlafen, beziehungsweise da mache ich es auch gerne. Aber wenn du mit ihm schläfst, hast du dann einen Orgasmus dabei? Selten. Mhm. Weiß dein Mann von all dem, was hinter dir liegt? Ja. Mhm. Ja. Ist das für ihn nicht auch sehr schwierig, dass er, ich meine, so in bezogen darauf, dass er vielleicht sogar Angst hat, dich in eine erotische Situation zu bringen, weil er immer denken muss, du magst das gar nicht so gerne? Hm. Er weiß, was ich nicht mag. Und wenn ich jetzt, oder was ich nicht machen kann, sagen wir es mal so. Und wenn er wie Oralverkehr zum Beispiel, das mag ich nicht, das kann ich nicht. Weil du das auch machen musstest mit dem Bruder. Mhm. Ja, da fällt bei mir der Vorhang und dann fange ich an zu zittern und dann ist es vorbei. Und dann, der spricht mich auch gar nicht drauf an. Ja. Er hätte es zwar gerne, er sagt schon manchmal, wäre schön, wenn du es machen könntest, aber ich weiß, du kannst es nicht und ich weiß es warum. Und er zwingt mich auch nicht dazu. Also ist dir dieser Stiefbruder in der letzten Zeit über den Weg gelaufen? Nein. Nein. Ich will ihn auch gar nicht sehen. Warum zeigst du ihn nicht an? Weiß nicht, ich habe Angst davor, das alles nochmal so durchleben zu müssen, ihm gegenüber zu sitzen und sagen zu müssen, du hast es gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe Angst davor einfach und ich weiß nicht, ob man es jetzt noch nachweisen könnte. Aber du hast mich angerufen. Ja. Heute Nacht, warum? Einfach um mit jemandem oder ja, mit dir darüber zu reden und auch gerade wenn es jemand hört, der das Gleiche durchmacht oder durchgemacht hat, einfach der Frau oder dem Mädchen Mut zu geben, einfach nicht das still über sich ergehen zu lassen, sondern einfach was zu tun, was ich leider nicht gemacht habe. Und du hast gerade ja auch gesagt, du bist aus dieser Hölle raus. Hast du gesagt, ja, aus der räumlichen Hölle, aber das Seelische ist noch da. Ja. Wie äußert sich das? Es äußert sich meistens abends, wenn es ruhig ist. Das heißt, wenn die Kinder im Bett sind und ich so alleine bin dann abends. Es äußert sich dann, dass ich anfange zu weinen und dann einfach nur denke, oh mein Gott, warum gerade dir oder warum gibt es so Menschen, warum machen die sowas und wo ich dann am liebsten meinen Stiefbruder umbringen will. Hört sich zwar jetzt hart an, es ist aber so. Ja, das ist aber, glaube ich, wenn man sich in das Opfer, und du bist das Opfer, hineinversetzt, verständlich, dass man so ein Gefühl hat. Ich könnte jetzt vor mir liegen und könnte sterben, ich will noch drüber steigen. Ich bin normalerweise ein total sensibler Mensch und ich erschrecke immer wieder vor mir selber, wenn ich das sage. Also Angelika, was die Anzeige anbelangt, bin ich immer, ich finde gern grundsätzlich, dass solche Schweine angezeigt werden sollen und dass sie auch aufs Härteste bestraft werden müssten. Ja. Ich schrecke aber immer so ein bisschen davor zurück, betroffenen Frauen, die Frauen dorthin zu drängen, weil das müssen die Frauen selbst entscheiden. Was ich aber auf jeden Fall sage, und das sage ich auch ganz mit großer Überzeugung, auch jetzt in deinem Fall, ist, dass ich der Auffassung bin, du solltest unbedingt dir ganz professionelle und langfristige therapeutische Hilfe suchen, damit du mit den seelischen Nöten, die dich, wie du es gerade beschrieben hast, die dich immer wieder einfangen, bis hin auch zu deiner Sexualität, dass du das einigermaßen in den Griff bekommst, einigermaßen. Das schaffst du nie im Leben alleine, nach so einer langen Zeit. Oh, ich habe immer gedacht, so, das schaffe ich schon. Und jetzt auch erst recht, wo meine Kinder da, also wo ich... Ja, du verdrängst es ganz gut, aber es kommt immer wieder raus. Und es wird immer wieder Situationen geben, wo es hochquellt und du dann auch nichts machen kannst. Es ist auch ganz schlimm nachts immer, wenn... Ich weiß nicht, wenn ich so intensiv drüber nachdenke, es ist dann wie so ein Film, der vom Kopf vorbeiläuft. Mhm. Dann gehe ich zum... Ich habe zwei Töchter... Dann gehe ich zu ihnen ans Bett und ich habe einfach nur Angst, dass es ihnen auch passiert. Mhm. Das kann man nicht beschreiben, das ist einfach die Hölle. Mhm. Dann denke ich mir nur, was machst du, wenn es ihnen auch passiert? Mhm. Wärst du denn bereit zu einer Therapie? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schon allein meiner Familie zuliebe. Ja. Was hält dich davon ab, es zu tun? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte mich schon so oft drum kümmern, aber ständig ist dann wieder was anderes gewesen, wo ich gedacht habe, Mensch, du brauchst keine Hilfe. Vielleicht ist dieser Anruf auch nochmal jetzt so der I-Punkt auf alles, auf deine Entscheidung. Auch nochmal von draußen so zu hören, von einer unbeteiligten Person, wie wichtig das ist und wie richtig das ist. Und dass du da nichts falsch machen kannst und dass du eigentlich nur gewinnen kannst. Auf jeden Fall. Ich bin ja auch gerade dabei, ich möchte ein Buch schreiben. Ja. Und da habe ich mich jetzt vor ein paar Wochen mal am Computer gesetzt. Ob es ein Buch wird, das weiß ich nicht. Ich will einfach nur alles festsetzen. Aber es tut gut, auf jeden Fall, das loszuwerden. Ja. Mhm. Und wenn es ein Buch werden sollte, dann hoffe ich, dass ich einfach anderen Mädels damit helfen kann. Das ist nicht, nicht so. Braucht kein Mensch. Angelika, ich würde gerne, dass du auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen, mit dem Peter jetzt sprichst. Mhm. Ist das okay? Ja, klar. Gut. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Hoffe, dass es klappt, dass du es schaffst mit der Therapie und dass du da auch gute Fortschritte machst. Ja, hoffe ich. Du legst bitte auf und wir rufen dich. Das heißt, Peter ruft dich gleich an. Mhm. Okay. Okay, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Wir machen keine kleine Pause, doch. Ja, ihr Lieben, wir kriegen unsere technischen Probleme mit der Telefonanlage leider nicht in den Griff. Deshalb müssen wir die Live-Sendung an dieser Stelle hier abbrechen. Und bis 1 Uhr senden wir etwas aus der Konserve. Und zwar ist das eine Domian-Sendung vom

halt mit jemand anders zu zahlen und da vielleicht dann noch Geld für zu bekommen. Ja, aber wie bietet sich sowas an? Hast du jemanden kennengelernt, der das auch macht und bist dadurch in die Szene gekommen? Oder hast du ganz einfach gesagt, ich annonciere jetzt Eigeninitiative in der Zeitung? Wie geht sowas?